trau keinem Fuchs auf grüner Heid und keinem Jud bei seinem Eid. Ein Bilderbuch für Groß und Klein von Elvira Bauer. Stürmer Verlag Nürnberg von 1936. Vorgelesen für unglaublichkeiten.com im Kalenderjahr 2008. Der Vater des Juden ist der Teufel. Als Gott der Herr die Welt gemacht, hat er die Rassen sich erdacht. Indianer, Neger und Chinesen und Juden auch, die bösen Wesen. Und wir waren auch dabei, die Deutschen in dem Vielerlei. Dann gab er allen ein Stück Erde, damit's im Schweiß bebaut werde. Der Jude tat da gleich nicht mit. Ihn anfangs schon der Teufel ritt. Er wollt nicht schaffen, nur betrügen. Mit Note 1 lernt er das Lügen vom Teufelsvater schnell und gut und schrieb's dann auf in dem Talmud. Am Nilesstrand der Pharao, der sah dies Volk und dachte so, die faulen Burschen werd ich zwicken, die müssen mir jetzt Ziegel rücken. Das tat der Jud mit Au und Wei, das gab's Geseiers und Geschrei und krumme Rücken, breite Latschen, man sieht sie heute noch so datschen, mit Hängemaul und Nasenzinken und wutverzerrten Augenblinken. Das dankten sie dem Pharao, der ihre Faulheit strafte so. Die Juden hatten bald genug, der Teufel sie nach Deutschland trug. Ins Land wollten sie schleichen, die Deutschen sollten weichen. Die Deutschen, die und weichen, da müsst ihr mal vergleichen, den Deutschen und den Jud. Beschaut sie euch gut, die beiden auf dem Bilde hier. Ein Witz, man möcht es meinen schier, denn man errät es ja ganz leicht, der Deutsche steht, der Jude weicht. Der Deutsche ist ein stolzer Mann, der arbeiten und kämpfen kann. Weil er so schön ist und voll Mut, hasst ihn von jeher schon der Jud. Dies ist der Jud, das sieht man gleich, der größte Schuft im ganzen Reich. Er meint, dass er der Schönste sei und ist so hässlich noch dabei. Der ewige Jude. Von Anfang an, der Jude ist ein Mörder, schon sagt Jesu Christ. Als der Herr Jesu sterben muß, da hat der Herr kein Volk gewusst, das ihn zu Tod könnt quälen, die Judentat erwählen. Drum bilden sich die Juden ein, das auserwählte Volk zu sein. Und als dem Herrn die Kreuzeslast ward gar zu schwer, da wollt er Rast an seiner Türe suchen. Der Jude kam mit Fluchen und trieb den Herrn vom Haus, weil er der Herr des Hauses war. Es war der Jude Ahasver, seitdem der Jude ist verflucht. 2000 Jahr schon Ruhe sucht der Jude Ahasver, ganz Juda hinterher. So muß er ruhlos wandern von einem Land zum andern, und seine Heimat kennt er nicht, der fremde Jud. Als Bösewicht zieht er herum im Lande und macht sich selber Schande. 400 Jahre sind es her. Da hat gesehen Ahasver in Hamburg Mann und in Berlin, in Dänemark und Danzig drin und auch in Dresden und Paris. Und glaubt es, Kinder, ganz gewiss schleicht er auch heute sich herum, versteckt im ganzen Judentum. Drum, Kinder, wollt euch hüten vor einem jeden Jüden. Der Jud schleicht wie ein Fuchs herum, drum schaut euch um. Jüdische Namen. Damit den Jud man sollt nicht kennen, tat er bald anders sich benennen. Ein Nathan hieß bald Jonathan, Herr Levin hängt ein Sohn sich dran. Der Abraham lässt weg zwei A, so daß auf einmal Bram steht da. Doch andere sind besonders hell, verschwinden lassen auf der Stell die fremden Namen sie, und gleich gibt's Blühdorn und auch Siebenreich. Und Veilchenblau und Löwenstein und Rosenstolz und Rosenhain und Lindenstein und Blumenfeld. Und außerdem der Jude wählt von Tieren sich noch Namen aus, so heißt er Katz und Hirsch und Strauß. Noch andere, die nannten gern sich Fischlein, Herz und Mond und Stern. Und Dreifuß, Blass und Fels und Stein und Schloss und Großmann und auch Klein. Doch ganz bescheiden tauscht um den Namen sich ein Jud auf Blum. Und was gar ein Rabbiner weiß, er nennt sich Markus Ehrengreis. Und ein Baron namens Rothschild nennt seine Tochter gar Kriemhild. Jud bleibt Jud. Der Jude Itzig denkt bei sich, ich hab's, ich lasse taufen mich. Die dummen Leute sagen dann, seht an, das ist ein Christenmann. So geht der Itzig Ephraim dann eines Tages zum Pfarrer hin, dass er ihn möge taufen. Wie tät der da gleich laufen? Hör mich, sagt er, Jud Ephraim, so tauf ich, Gott hilf Joachim, Friedrichus Christian Itzig dich. Nun höre mich, du warst ein Jud und bist ein Christ. Versprich, dass du auch folgsam bist und niemals willst vergessen, kein Fleisch freitags zu essen. Denn das wäre eine Sünd, die schwer verzeihen find. Am Freitag drauf der Pfarrer ging zu Itzig, der ist guter Ding. Ne Gans tut er verspeisen. Itzig, was soll das heißen? Der Pfarrer schreit und ist empört. Auf deinem Tisch kein Fleisch gehört, des Freitags sollst du wissen, die Sünd wirst du mir büßen. Herr Itzig drauf, ei wei, warum ein solch Geschrei? Das, was du siehst auf meinem Tisch, ist keine Gans, das ist ein Fisch. Ein Gänslein tat ich kaufen, gebraten wollte ich's taufen und sagte, als es war am Tisch, du warst ne Gans, du bist ein Fisch. Nun, Kinder, seht euch an den Jud, ob er sich selbst verändern tut, wenn er getauft ist. Sieht er jetzt wie ein Christ? 5 Eimer Wasser übern Schopf verändern keinen Judenkopf. Das sollt ihr merken gut, ein Jude bleibt ein Jud. Der Viehjude. Was uns am Juden so missfällt, ist seine schlimme Gier nach Geld. Stets ist er nur darauf bedacht, wie man ein gut Geschäftchen macht. War einst ein Jude namens Kohn, hat 100.000 Taler schon durch Feilschen sich erworben, das Geld hat ihn verdorben. Ein Bauer war in großer Not, dem Jud er Kühe und Schwein anbot für 120 Gulden, damit käm er von Schulden. Der Jude aber, welch ein Hohn, zahlt ihm nicht mal die Hälfte davon. Trieb grinsend Kühe und Schweine weg, dem Bauern war's ein großer Schreck, vor Not mußt er verderben. Ach, sind die Juden Schergen! Drum hört ihr, Leute, weit und breit, trau keinem Fuchs auf grüner Heid und keinem Jud bei seinem Eid. Der Sabbat. Am Freitag kommt der Isi heim. Er hat gar keinen Judenschleim, weil er konnt fest betrügen, den dummen Goy belügen. Er klimpert mit dem Geldsack sehr, Rebekka leben, da schau her. Da nimmt er seinen Riemen und mauschelt in die Kiemen zu seinem Jahwe-Gott, o Gaudi Sabbalot. Er geht auch hin zum Wasserguss, vorm Sabbat er sich waschen muss. Doch tut er es nicht gar so fest, für ferne Zukunft bleibt der Rest. Und wenn der Sabbat kommen tut, dann prangt er im Zylinderhut. Sie rauscht in Samt und Seiden, denn sowas kann sie leiden. Dann macht der Jud kein Finger krumm, die Arbeit macht der Goy schön dumm. Und will er gar sein Licht ausblasen, so muss er sich's vom Goy tun lassen. So war es lange, lange Zeit. Wisst ihr es noch, ihr lieben Leut? Hier, seht euch diesen Gauner an, das ist der Jude Aaron Kahn. Ein Kaufhaus er sein eigen nennt, dem Bilgen Tant ein jeder kennt, den er darin verkaufet, der kein Schuss Pulver tauget. Nen Geldsack hat er riesengroß, das Geld rein hat er bloß von dummen Leuten ganz allein, die in dem Kaufhaus kaufen, ein. Doch kommt dann einer mal zu ihm und sagt, gib Brot, ich hungrig bin. Ihr seht es auf dem Bilde, was Juden führen im Schilde. Drum hört ihr, Leute, weit und breit, trau keinem Fuchs auf grüner Heid und keinem Jud bei seinem Eid. Der Jude Isaak Blumenfeld verdient als Metzger sich sein Geld. Doch seht euch diesen Herrn Kumpan einmal nur etwas näher an. Ein schmutziger Mann, Herr Isaak, ist, verkauft statt Fleisch einen halben Mist. Ein Stück liegt auf dem Boden, eins ist in Katzenpfoten. Den Judenmetzger stört das nicht. Das Fleisch nimmt ja zu an Gewicht. Und, man darf's nicht vergessen, er braucht's nicht selber essen. Oh, pfui, so schmutzige Sachen kann nur ein Jude machen. Drum hört ihr Leute weit und breit, trau keinem Fuchs auf grüner Heid und keinem Jud bei seinem Eid. Der jüdische Rechtsanwalt. Wir Kinder haben einen Streit, so haben ihn oft große Leut. Bei Kinder Eltern richten, bei großen Richter schlichten. Ein Rechtsanwalt den Sachverhalt dem Richter muss erst sagen, also beginnt das Klagen und dafür kriegt er Geld. So ist das auf der Welt. Der Bauer Michel geht zur Stadt, er muss noch heut zum Advokat. Ihr könnt ihn auf dem Bilde sehen mit seiner Frau, gar reich und schön. Der Rechtsanwalt steht nebendran, ein mager und erbärmlich Mann. Zurzeit ist sein Geschäftsgang schlecht, der Bauer kommt ihm gerade recht. Drum sagt er zu Herrn Michel gleich, »O Bauersmann, ihr seid so reich, könnt ihr nicht bringen Schmalz und Wein und Mehl und Eier mir herein? Mit dem Prozess lasst mir nur Zeit, ich hoffe, wir sind bald so weit, dass er gewonnen ist«, verspricht er voller List. Die Bauersleut aus Dummelsbrumm sind aber auch noch gar so dumm und bringen ihm so viel, als grad er haben will. Nun hört das End von der Geschichte. Der Bauer so lang muss aufs Gericht, bis dass der Judenadvokat all Schmalz und Eier von ihm hat. Und rund und dick und rund wiegt er 240 Pfund. Erst als nichts mehr zu holen war, war der Prozess auch endlich gar. Er dürft ihn zwar gewinnen, doch kann er sich besinnen, wo nun sein Geld und Sach er hat, das ist beim Judenadvokat. Das Dienstmädchen. Vom Land die Resel geht in Stadt, damit sie was zum Leben hat, will sie sich was verdienen. Die Zeitung ist erschienen, drin sucht sie einen Arbeitsplatz und findet ihn beim Juden Katz. Der Jude hat der Töchter drei und eine Frau, oh mei, die wollen alle vier nichts tun, faulenzen früh, nach Mittag und ruhen. Denn putzen, kochen, fegen ist Schande und nicht Segen. So sagt der Jud für seinen Stand, nimm deutsche Mädchen sich vom Land. Die kann er fest traktieren nach jüdischen Manieren. Seht euch die Resel an vom Land, wie fleißig rührt sie ihre Hand. Doch schinden will man sie noch schlimmer als ein Vieh. Sie muss sich plagen wie ein Tier, was aber gibt der Jud dafür? Dem Goi magst du zum Leben das Aas zu essen geben. Doch darfst du's selber nicht essen, du sollst nie vergessen, denn heilig ist der Jud. So steht's im Talmud. Was ist der Jud ein armer Wicht, mag seine eigenen Frauen nicht. Er meint, er sei entsetzlich schlau, wenn er sich stiehlt, eine deutsche Frau. Doch seht ihn an, den Juden hier, er passt gar nicht mal zu ihr. Bei dieser deutschen Frau, oh Graus, sieht er ganz erbärmlich aus. Dem Juden würde besser stehen, er ließ die deutschen Frauen gehen und ging zu seiner Kalle schön. Kalle ist die Frau des Juden. Der Vater zu der Tochter sagt, in mir ein schrecklich Sorgen nagt. Wir alle sind doch einen Bluts, du aber gehst aus Eigennutz um schöne Kleider und um Geld zum Juden Sali Rosenfeld. Du meinst, du wirst gar seine Frau. Das geht nicht, wird nicht, für genau ans Wagenjoch der guten Kuh spannt niemals man den Dackel zu. Das ist ja die Unmöglichkeit. Drum merke dir für alle Zeit, trau keinem Fuchs auf grüner Heid und keinem Jud bei seinem Eid. Der jüdische Arzt. Ein Jude, der am Sterben liegt, sogleich nach Dr. Wedir schickt. Dass er nicht sterben muss, denn das macht ihm Verdruss. Und kommt der Judendoktor, sagt er, der Tod, dort hockt er. Oh, tu ihn doch vertreiben, ne Medizin verschreiben. Doch da kein Mensch sie kennen tut, rennt der Doktor Wedir voller Mut ins deutsche Krankenhaus, probiert die Mixtur aus. wenn drei dran gestorben und noch viel mehr verdorben und sie kein Jud geschmecket, weil er dran wär verstorben, gibt er die Mixtur erst auf, probiert eine andere gleich darauf. Und hat er endlich die Mixtur, so gibt er sie dem Juden zur Kur und rettet somit zur Stell den armen Juden aus der Hölle. Er hat sie ja vorher studiert, am Goy, dem Deutschen, ausprobiert. Und die Moral von der Geschichte: Trau einem Judendoktor nicht. Der Akum ist ja wie ein Hund, drum soll man richten ihn zugrund, nur Juden darfst du lieben. Also steht es geschrieben in dem Gesetzbuch Talmud Schulchan Aruch. Noch andere Streiche hat der Jud vollführt mit seinem Satansblut. Dabei hat er aus Niedertracht die Deutschen allesamt verlacht. Doch dieser sollt ihm bald vergehen. Ein Kämpfer durfte uns erstehen im deutschen Gau der Franken. Ihm müssen wir es danken, dass kerngesund bleibt unser Land und frei von jüdischem Bestand. Er hat die Juden all gelehrt, was ein gesundes Volk ist wert, und ließ sie spüren deutschen Geist, was Jude und was Deutscher heißt. Das ist der Streicher. Er hat den Stürmer drucken lassen, drun tun sie ihn gar schrecklich hassen. Drum macht der Jud so viel Geschrei, dem Streicher ist es einerlei. Seit Jahren kämpft er bis aufs Blut, die ganze Welt ihn kennen tut. Die Zeitung in Amerika, die schreibt jetzt auch schon hier und da vom Judenhass und Judenpest, und davon schreit schon Ost und West. Die ganze Welt gar um und um, dass es den Juden schon wird dumm. Ins Judenkaufhaus gehen wir nicht, die Mutter zu dem Kinde spricht. Nur deutsche Waren kaufen wir, mein liebes Kind, das merke dir. Nur das, was deutsche Hand geschafft, durch deutschen Fleiß und deutsche Kraft sollen deutsche Frauen kaufen. Drum wollen wir nur laufen ins Haus der deutschen Waren, wo wir auch mehr ersparen, weil billig alles ist und echt. Beim Juden aber kauft man schlecht. Drum merke, was die Mutter spricht, bei einem Juden kauft man nicht. Nun wird es in den Schulen schön, denn alle Juden müssen gehen, die Großen und die Kleinen, da hilft kein Schreien und Weinen und auch nicht Zorn und Wut, fort mit der Judenbrut. Einen deutschen Lehrer wollen wir, der uns den Weg zur Klugheit führt, der mit uns wandert, spielt und dann auch Zucht und Ordnung halten kann, der mit uns fröhlich ist und lacht, damit das Lernen Freude macht. In unserem weiten Vaterland, manch Fleckchen Erde ist bekannt, durch Schönheit und durch seine Kraft, wodurch Gesundheit es verschafft. Drum wird besucht es gar so gern von vielen Menschen nah und fern. Wie ihr auf diesem Bilde seht, auch eine Tafel dabei steht, die allen Menschen groß verkünd, dass Juden unerwünscht sind. Den Deutschen nur gehört die Luft, drum Freundchen Jude, hier verduft. Des Führers Jugend. Die Jugend, die echt deutsch sich nennt, zur Hitlerjugend sich bekennt. Dem Führer will sie leben, der Zukunft gilt ihr Streben. Ist sie einst groß und stärker, dann tritt sie deutsches Erbe an. Das große heilige Vaterland, das stehen bleibt, weil's immer stand. Auf diesem Bilde könnt ihr sehen, die Hitlerjugend stolz und schön. Vom größten bis zum kleinsten Mann sind's lauter Kerle, fest und stramm. Den deutschen Führer lieben sie, den Gott im Himmel fürchten sie, die Juden, die verachten sie. Sie sind nicht ihresgleichen, drum müssen sie auch weichen. Im fernen Süden liegt das Land, wo einst der Juden Wiege stand. Dorthin sollen sie mit Frau und Kind so schnell, wie sie gekommen sind. Seht an das jammervolle Bild, die Juden garstig, frech und wild. Den Abraham, den Levinson, Rebekchen mit Sohn Jonathan, dann Simon und auch Aaron Kahn, wie sie die Augen rollen und sich von dannen trollen. Die Juden sind unser Unglück. Ende.